Ihr hört die 9. Ausgabe des Cornencasts, heute mit dem Thema der niemals endenden Geschichte. Wir werden uns da mal wieder einem speziellen Thema widmen und uns genauer angucken, warum die Serie Detective Conan enden sollte, ob sie vielleicht enden wird oder was wir halt zu diesem Thema meinen. Mit dabei ist heute Christian. Hallo. Ja, und ja, dann würde ich mal sagen, bevor wir dann zu den zum Hauptthema heute kommen, stellen wir wie immer die aktuellen News vor. Ja, dann würde ich mal damit anfangen, dass wir jetzt ja hier mitten im Mai sind. Da gibt es natürlich viele spannende Ereignisse, die uns als Fan ziemlich interessieren sollten. Zum einen natürlich für Deutschland besonders interessant ist der 13. Kinofilm, der ja Ende diesen Monats bei uns erscheinen wird, von Kase. Die werden den hier veröffentlichen. Und ja, da gibt es eigentlich schon die genauere Information, dass sie die Serie von den DVDs 1 bis 12 fortsetzen wollen und auch das Cover dementsprechend gestalten wollen. Ja, dann wird natürlich auch der Manga in Japan weiter fortgesetzt. Am 18. Mai gibt es Band 68 für alle Japaner. Und natürlich gibt es auch neue Kapitel und neue Episoden. Da werden wir dann aber natürlich später nochmal drauf eingehen bei den News für heute. Ja, das ist der Mai und die Vorschau auf den Mai. Ich würde jetzt einfach mal einen kurzen Rückblick auf den April starten, der jetzt mit diesem Concast beendet ist. Also, ich fand den April eigentlich ziemlich schlecht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es gab zwar einen neuen Kinofilm, das war eigentlich auch das einzige Highlight für diesen Monat. Sonst gab es natürlich leider eine OVA mit Kid, Kapitel mit Kid und ein Anime mit Kaito Kid. Das ist alles irgendwie das Gleiche und ich hätte mir da schon mehr Abwechslung gewünscht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Nee, ich fand's auch nicht so toll. Vor allem den Kinofilm konnte ich noch nicht schauen. Das OVA konnte ich auch noch nicht schauen. Ich weiß ja echt nicht. Sollen die Leute, die Japaner mal mit ihren Kameras ins Kino gehen, bitte? Und Kapitel, ich weiß nicht, ich hab nur eins gelesen und fand das jetzt auch nicht so prickelnd, aber den Kaito-Anime fand ich schon ganz nett, aber ich hätte ihn auch nicht gebraucht. Ansonsten eigentlich, was Conan technisch angeht, eigentlich nicht so dolle. Ja, dann würde ich einfach mal mit den richtigen News für diese Woche anfangen. Da sollte ich natürlich als erstes noch Kapitel 732 erwähnen. Das ist die Fortsetzung des Kapitels des Falls mit Kaito Kid. Ja, in diesem Kapitel taucht Kaito Kid dann endlich auch auf. Wir haben ja schon ein Kapitel lang auf ihn gewartet. Da gab es ja nur eine Ankündigung. Jetzt ist er endlich da und hat es auch gleich in die Ausstellung reingeschafft, wo Suzuki und Nakamori ihn ja eigentlich vorbewahren wollten. Aber er ist reingekommen und trifft dann auch Conan auf der Toilette. Sieht ihn aber nicht direkt, sondern die beiden treffen sich eigentlich mehr indirekt und unterhalten sich darüber, wie denn Kid die Pistole in die Ausstellung reinbekommen hat, obwohl solche Detektoren, solche, wie nennt man die denn, Metalldetektoren an den, draußen an den Türen angebracht waren und es ihm eigentlich nicht möglich wäre. Ich will jetzt hier noch nicht die ganze Handlung vorwegnehmen, ich habe es auch gerade wieder vergessen, wie das passiert war, aber auf jeden Fall ist es eigentlich eine logische Fortsetzung des Falls, auch wenn es mir für meine Meinung ein bisschen schnell geht, man hätte sich da noch ein bisschen mehr Zeit lassen können, ruhig, und dann ist natürlich in Kapitel 733 gleich Ende des Falls angesagt, drei Kapitel wieder nur, finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Ich hatte ja, wie ich schon gesagt habe, auf mehr Kapitel mal gehofft, aber das gibt es ja leider wieder nicht. Und Kapitel 733 stellt die Auflösung des ganzen Falls dar und da werde ich euch dann nächste Woche drüber informieren. Die ersten Informationen sind ja schon raus, sonst wüsste ich ja nicht, dass das schon das Ende des Kapitels ist. Da werde ich euch nächste Woche drüber informieren, wenn ich dann genaueres darüber auch weiß. Bisher habe ich ja nur mal schnell überflogen, was dann da auch passiert. Nächste Woche gibt es übrigens kein Kapitel, da wird ausgesetzt. Ich glaube, weil da irgendwelche japanischen Feiertage sind. Das wurde ja auch in einem Kinofilm erwähnt, glaube ich. Hat ja auch Conan bzw. Shinichi Geburtstag und sind da ganz viele Feiertage. Genau, Golden Week heißt die. Das sind japanische Feiertage und da gibt es einfach kein Kapitel in der Shonen Sunday. Ich glaube, die Shonen Sunday gibt's auch gar nicht diese Woche. Fahren alle in Urlaub. Ja, genau. Ja, dann sollte ich vielleicht nochmal darauf eingehen, dass jetzt einige Internetseiten gesperrt wurden, die bisher den Manga online zur Verfügung gestellt hatten. Da hat sich ein Magazin, diese Weekly Shonen Jump, darüber aufgeregt und nicht nur aufgeregt, sondern auch ist dagegen vorgegangen und hat dann diverse Internetseiten gesperrt. Da hatte ich gerade eben auch schon mal eine Diskussion mit Christian drüber. Uns ist da bisher nur eine Seite aufgefallen und es ist uns auch aufgefallen, oder mir ist. Ich bin ja schon ziemlich schnell an die Informationen zum neuen Detective Conan Kapitel gekommen. Ich habe mich nur eine Woche daran gewöhnen müssen, wo ich denn die neuen Daten finde. Und jetzt habe ich die auch schon wieder. Also ich denke nicht, dass da irgendwie, dass es irgendwie bringt, die alle zu sperren und uns Fans das zu erschweren, die an die Informationen ranzukommen. Obwohl ich das eigentlich generell schon begrüße, dass sie da gegen vorgehen, dass es eigentlich irgendwie, ja, nicht legal ist, wenn die einfach die Kapitel drucken, scannen und dann auf Internetseiten veröffentlichen. Da sollte man dann, ja, die drucken das ja nicht umsonst und wollen, dass sie das, dass sich alle Leute die ganzen Magazine da kaufen. Da denke ich mir schon, dass es schlecht ist, wenn die das alle online veröffentlichen. Ist ja bei den Animes ja eigentlich genauso. Aber wir ausländischen Fans sind ja fast darauf angewiesen, auf diese Scans und die daraus folgenden Übersetzungen. Also wir brauchen die Ja. ja eigentlich. Ja, obwohl es dann auch wieder was mit diesen Spoilern zu tun hat. Wenn wir keine Spoiler bekommen, dann sind wir auch eigentlich nicht gespannt und warten dann natürlich, bis da die ganzen Sachen auf Deutsch erscheinen. Also, naja, ich finde es ja schon schön, wenn ich jetzt hier weiß, wie es weitergeht. Zumal ich auch jede Woche auf mein Kapitel warte und wenn ich da nichts bekomme, dann habe ich Entzugserscheinungen. So in etwa. Ja, Christian, ich denke mal, du machst jetzt weiter mit Band 66 und dem. Und der Episode 571. Okay. Ja, wenn ihr diesen Cast hier hört, dann ist die Episode 571 schon erschienen. Und das war eben der erste Teil von dem Fall, den ich jetzt gleich durchspreche, der auch im Band 66 vorkommt. Also das in dem Fall geht es um ein Monstershoppen. Die Detective Boys sind eben nach dem Fall zuvor. Irgendwie, also da ist erstmal im Band eine Überleitung zwischen dem Fall zuvor mit Kobayashi und Shiratori zu dem jetzigen Fall mit dem Monsterschuppen. Und dann auf jeden Fall, die Detective Boys sind anscheinend wieder auf der Suche nach einem neuen Fall, damit sie was zu tun haben, weil die ja nichts anderes machen. Und ja, dann ist eben Mitsuhiko ein Schuppen eingefallen. Dass jemand aus denen ihrer Klasse erzählt hat, dass beim Versteckspiel ein Freund von ihm in den Schuppen reingegangen ist. Er hat durchs Fenster reingeschaut, aber hat ihn irgendwie nicht gesehen, sondern hat irgendwie Kunstgegenstände gesehen am Boden, also ganz viele Gegenstände. Und war irgendwie komisch dann. Auf jeden Fall wollten sich Detective Boys mal den Schuppen genauer anschauen und sind reingegangen, haben irgendwie nichts gesehen. Dann sind sie wieder aus den Schuppen rausgegangen und haben durchs Fenster reingeschaut. Und das hat Conan selber dann gesehen. Auf dem Boden waren irgendwie lauter so Kisten gestanden oder sowas. Wo sie halt zuvor nicht gesehen haben, als sie im Schuppen drin waren. Also war eine ganz mysteriöse Sache. Und ja, dann beginnen eben die Ermittlungen und Untersuchungen an diesem Schuppen. Und die Detective Boys, also alle außer Conan, haben irgendwie mit brillanten Schlussfolgerungen auf einmal geglänzt. Und Conan war baff. Auf jeden Fall war das Mysterium dann irgendwann schnell gelöst. Und Conan hat die Polizei gerufen. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass irgendwie da ein doppelter Boden drin ist. Und dann haben sie einen Dieb für Kunstgegenstände ja Gefasst. gefasst, genau. Und ja, war wieder eine gute Tat. Und am Ende taucht dann auf einmal noch Heiji auf, der den Detective Boys bis auf Conan eben Schlussfolgerungen gefunkt hat und eben damit die Detective Boys, also alle außer Conan, auch mal glänzen und nicht immer nur Conan den Ruhm kassiert, aber das ging dann wohl eher nach hinten los, als der das bemerkt hat, als es dann am Ende aufgeflogen ist. Und das ist dann irgendwie dann schon die Überleitung zum nächsten Fall, der dann wahrscheinlich nächste Woche von mir durchgesprochen wird. Denn da ist dann auf einmal Heiji und Kasua mit dabei. Und das sind dann auch übrigens die nächsten Anime-Episoden. Ich habe heute gleich, ich habe heute noch die Information bekommen, dass es neue Anime-Episoden im Mai geben wird. Das sind fünf Stück. Wie gesagt, erstmal dieser Fall mit dem Schuppen, den du gerade eben besprochen hast. Dann werden Heiji und Kasua auftauchen. Und danach geht es dann um Sonoko. Also direkt die Handlung des Mangas, die wir alle schon aus Band 66 kennen. Die wird jetzt hier auch im Anime umgesetzt in Japan. Und ja, dann Juhu. wirst du wahrscheinlich nächste Woche darauf eingehen, schätze ich mal. Nochmal? Nee, auf Nächste. den Heiji und Kasua. Das ist dann ja nächste Woche das Thema. Aber im Anime erscheint ja das erst in Ja, das erscheint mehreren natürlich Wochen. später, am 15. und Ja. 22. Mai. Egal, dann ist halt Spoiler für die Anime-Gucker. Ja, das könnt ihr auch überspringen. Wir machen ja wie immer unsere Vorwarnung. ja, Angaben, wann denn welches Thema hier im Conancast beginnt, damit auch alle ihre Informationen abrufen können, je nachdem, auf welchem Stand sie sind. Genau, das waren auch schon die nächsten News mit den neuen Ankündigungen der Anime-Episoden. Im Juni wird es dann direkt damit weitergehen, dass ja der letzte die letzte Episode zu Sonoko gesendet wird. Ich will es ja auch nicht weiter vorspoilern, aber danach ist noch nichts bekannt, was dann da folgen wird. Ich denke mal, das könnte jetzt sich auch gut um Kapitel 700 handeln. Also, nee, eigentlich müssen sie ja vorher noch 699 bringen. Bin ich mal ganz stark dafür. Das ist eigentlich meine persönliche Meinung, weil das auch, ja, das muss eigentlich so kommen, weil das auch die direkte Überleitung zu Kapitel 700 ist. Wer den Manga gelesen hat, der weiß, ohne Kapitel 699 gibt es kein Kapitel 700. Das ist einfach so. Und wenn die den nicht umsetzen, dann fehlt da doch schon ein gehöriger Teil. Es gab ja auch mal in einem vorigen Band einen Fall, der nur aus einem Kapitel bestand, wo Kogoro auf der Flucht warf, um den Detective Boss nicht ihr Neujahrsgeld zu zahlen. Das war eigentlich so ein belangloser Fall, aber diesmal geht es wirklich auch um was Wichtiges, nämlich ich spoilere hier einfach mal, um die Organisation. Wissen sicherlich alle schon. Und da kann man den Fall ja einfach nicht weglassen. Der gehört einfach dazu wie Heiji zu Kasua. Fällt gerade kein besserer Vergleich ein. Ja, das sollte dann auf jeden Fall demnächst kommen. Oder halt noch neue Stimmt, Filler. stimmt. Sonocore kommt jetzt dann. Dann kommt irgendwie 699 das Kapitel und dann kommt ja schon dieses hoffentlich als Special, Ja. dieses Ding. Da kann man sich ja mal auf richtig was freuen jetzt dann in Zukunft. Dann freue dich mal schön. Also ich kann nur sagen, ich habe das schon ganz oft gesagt hier im Cast, dass diese Kapitel mal wieder richtig spannend sind. Auch wenn sie halt nicht so spannend sind wie halt 345 oder 425, aber sie sind halt doch eine gehörige Portion spannender als die ganzen anderen Filler, die wir da bis jetzt bekommen haben. So Heiji und Kasua, Sonoko, die sind ja eigentlich mehr nur dazu da, um die Zeit. Ich merke schon, um die irgendwie die Zeit zu überbrücken. Aber wenn es mal ein bisschen mit der Story vorangeht, dann bin ich doch schon auch dafür. Und auch wenn es halt nicht viel ist, wie gesagt, aber es geht halt darum, dass es weitergeht. So, dann muss ich natürlich noch erwähnen, dass letzten Mittwoch die OVA Nummer 10 erschienen ist. Da haben wir auch noch keine weiteren Informationen, aber ich wollte es einfach nur mal erwähnen, der Vollständigkeit halber. Kaido Kid auf der Falleninsel ist immer noch der Titel. Wir werden euch dann auch informieren, sobald wir neue Informationen haben. Ist das jetzt die Side Story OVA oder ist das jetzt eine eigene Das ist eine OVA? eigene OVA, die ist eigenständig. Also wie 9 mit diesem vor 10 Jahren, was da war und so. Das setzt diese Reihe fort. Und Alles klar. ja, und Weil vielleicht wollen wir mal irgendwann mal die Magic Files durchgehen, dass wir besprechen, was da drin ist. ja, das Das könnte auch können. noch ein spannendes Thema werden. Das denke ich mal schon. Ich habe die alle noch nicht gesehen. Werde ich mir auch wieder antun müssen vor dem Cast dann. Ja, übrigens, Magic File 4 ist ja auch erschienen. Was war denn da Ja, drin genau los? Habt deswegen ihr. meine ich ja, weil ich habe mir gedacht, das ist das Gleiche. Ja, ich habe mir mal die. Ich habe die nicht gesehen, aber ich habe mir mal ein paar Informationen dazu besorgt. Und zwar werden die eigentlich immer vor den Kinofilmen, glaube ich, veröffentlicht oder nachher immer so darum bei und die sind auch ziemlich eng mit dem Kinofilm verwandt. Ich weiß nicht, welche Beziehung da besteht. Ja, vielleicht so, wenn man im Kino hockt, da kommt am Anfang Werbung, vielleicht kommt so bei denen dann Ja, mal ja. zwischendurch die Side Story OVA oder sowas. Wie lange ist denn Das die kann. so? Ah ja, Okay. 20. Da sitzt du im Glaube ich. Kino, wartest, dass es anfängt. Ja, eine 40-minütige OVR, so ein Magic-File da. Oder Ja, ich dass will den der halt Film einfach im sehen. Fernsehen veröffentlicht wird, so als Werbung zum Film, das könnte ja auch sein. Na, ja, das weiß ich nicht. Oder wir wollen nicht mal drüber spekulieren, sondern reichen einfach die Information mal nach, wenn wir es wissen. Ja, genau. Ja. Okay, dann machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Thema. Das ist eigentlich auch das letzte Thema in dieser News-Section für heute. Da muss ich nochmal auf den Schreibwettbewerb eingehen. Der ist ja jetzt beendet. Die Ergebnisse wurden letzten Samstag präsentiert. Also eigentlich nicht letzten Samstag, sondern den Samstag davor. Gewonnen hat der Artikel Episode 414 von Riku und Wolf. Genau. War übrigens auch mein Favorit. Der war zwar nur mit einem Punkt vorne, aber er war mein Favorit. Das muss ich mal betonen. Ja. Dann kann ich nochmal Platz 2 und 3 auch noch hier erwähnen. Das ist Holmes mit Fall 190 auf Platz 2. Und dann Moni aus dem Conancast, kennt ihr sicherlich alle, wenn ihr alle Episoden gehört habt, mit Episode 313. Herzlichen Glückwunsch zu den oberen Plätzen und viel Spaß mit Band 66, den ihr kostenfrei nach Hause geschickt bekommt. Sofern ihr eure Daten natürlich an Python weitergebt, ich weiß nicht, was ihr da, ob ihr das wollt, ich denke mal Das schon. würde ich nicht machen. Da würde ich ein extra Postfach eröffnen. Ja, du willst ja nur, dass sie alle den Preis nicht annehmen und du als Platz 6 dann immer noch auch deinen Preis bekommst. So, dass es alles nach unten weitergereicht wird. Ja. Tatsächlich. Ich bin ja extrem zufrieden mit meinem Platz, ne? Ja, Also. übrigens, wenn man sich mal die Punktzahlen anguckt, also es gab ja 300 zu vergebene Punkte und du warst nur 10 Punkte an den Top 3 vorbei. Das ist eigentlich ziemlich wenig, wenn man das mal so betrachtet. Moni hat 229 und du hast 219. Und dann gleich. Ich hätte doch nicht so großzügig mit den Bildern sein müssen und die nicht so seltsam platzieren müssen. Vielleicht wäre es dann ein wenig besser geworden. Ja, nachher ist man immer schlauer, aber naja. Wir hoffen mal, dass auch alle Teilnehmer dabei Spaß hatten und es war eine enge Geschichte, wie eigentlich bei jedem Schreibwettbewerb bisher. Ja, ich denke mal, alle hatten das Zeug dazu und ich kann auch noch mal erwähnen, dass ich eigentlich ziemlich gut getippt habe, auch mit meinen Ergebnissen. Also die drei Juroren, DC Kaito 1412 oder Christoph, den ihr auch schon mal im Concast gehört habt, und Ran Nishan oder wie sie heißt. Also wir drei waren uns eigentlich ziemlich mit den Ergebnissen ein Verb. Ja, das sind halt großzügige Gelder geflossen, wenn ihr euch so einig seid. Nee. Ja, ich habe auch mich schon mal vorher, bevor die Ergebnisse veröffentlicht wurden, habe ich mich schon mal mit den ganzen, mit einem, also mit DC Kaito 1412 unterhalten und der hatte den gleichen Artikel auf Platz 1 und auch den gleichen auf dem letzten Platz und auch sonst stimmten eigentlich fast, waren eigentlich die gleichen Artikel auch schon in den gleichen Bereichen, so Platz 2, 3 und so, die waren eigentlich alle ziemlich ähnlich. Also ich kann sagen, dass die Qualität also ziemlich, dass die Punktzahlen auch ziemlich viel über die Qualität aussagen, dass die Juroren da wahrscheinlich nicht geschummelt haben, wie Christian es hier vermutet. Nee, passt schon. Es war eine faire Entscheidung, glaube ich. Ja, obwohl dann auch der Siegerartikel am Ende ganz eindeutig gewonnen hat. Also da sind dann zum Zweitplatzierten 25 Punkte Unterschied. Das sind dann nicht nur 10, sondern auch 25. Das ist dann schon eine gehörige Anzahl an Punkten. Sind es daraus eigentlich schon Kandidaten für einen lesenswerten Artikel entstanden, Ja, oder? das wird jetzt gerade diskutiert und da könnt ihr mal wirklich eingeben, DCW Doppelpunkt KA. Da werdet ihr dann Abstimmungen sehen zu einigen Artikeln und natürlich auch zu den Artikeln des Schreibwettbewerbs. Sie wurden, glaube ich, so ziemlich alle da gelistet, meinte Bilra, der die ganzen Ergebnisse vorgetragen hat. Übrigens einen herzlichen Dank dafür auch nochmal. Wir müssen uns hier bei allen bedanken, die teilgenommen haben, bei allen Juroren übrigens auch und natürlich dann bei dem der Person, die die Ergebnisse vorgetragen hat. Und Episode 414 ist natürlich ganz klar ein Favorit zum exzellenten Artikel. Das ist eigentlich der höchste Rang bei uns im Wiki überhaupt und das ist eigentlich auch der beste Artikel, den ich seit langem mal gelesen habe. Da kann ich eigentlich wenig zu sagen. Wer den, habe ich auch hingeschrieben, wer den als Lesenswert einstuft, der sollte den am besten nochmal durchlesen oder Dann mal weiß ich gucken, ja, ob er was ich die. nach dem Colin Carsten mache. Oder mal gucken, ob er die Brille richtig aufgesetzt hat. Also wenn er da lesenswert oder gar keine Auszeichnung hinschreibt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Naja. Okay, dann würde ich sagen, waren das soweit die News für diese Woche. Dann haben wir noch ein spezielles Thema für heute, das ist die niemals endende Geschichte. Ja. Da würde ich einfach mal direkt ins kalte Wasser springen und fragen, warum denn viele Fans denken, dass es überhaupt kein Ende bei Detective Conan geben wird. Also es wird ja in vielen Foren spekuliert und spekuliert. Wir wollen es jetzt einfach mal auf den Punkt bringen und fragen uns einfach mal, warum Detective Conan kein Ende finden wird. Warum Conan kein Ende findet, okay. Ja. Wenn man sich die Geschichte bisher mal ein wenig anschaut, ne? Als erstes ist irgendwie so Ai Haibara aufgetaucht und dann in den Organisationsfolgen ja, ist dann immer mehr um Ai gegangen eigentlich. Um Ai Vergangenheit eben. Und eben das Ganze. Dann wurde das Ganze abgeschlossen. Dann ging es mehr um Jody und Wermut. Und das hat dann auch eine Weile gedauert, ist dann auch abgeschlossen worden. Und jetzt eben zur Zeit so mit Subaru und den Shuichi Akai. Jetzt wird halt das abgearbeitet und irgendwann mal hoffentlich abgeschlossen. Und das kann halt ewig dauern. Also sehe ich bisher eigentlich so fast keinen Fortschritt in der Handlung insgesamt. Eigentlich. Weil das fängt irgendwie immer bei neu an, wenn man sich das so anschaut. Das ist dann wie so, da wird ein bestimmtes Thema abgearbeitet, das dauert dann jahrelang und es beendet sich dann irgendwie. Also Conan ist eigentlich auf der Suche nach dem Gegenmittel nicht viel weitergekommen, muss man sagen. So sehe ich das. Er hat immer mal wieder Ja. die Chance, die Organisation zu fangen, aber weiter ging es leider nicht. Ja, dem kann ich natürlich auch nur zustimmen. Ich denke mal, dass durch die vielen Charaktere, die in der Serie auch immer auftauchen, wird einfach die Handlung, wie ich ja heute schon gesagt habe, einfach in die Länge gezogen. Und die wirklich wichtigen Handlungen werden einfach dann in den Hintergrund gestellt und nur teilweise mal wieder aufgefrischt, indem die zwischendrin mal wieder sagen, oh, was ist denn jetzt hier wieder los? Und diese wirklich großen Ereignisse, die kommen dann auch nur alle so rund 80 Episoden. Das habe ich ja im letzten Cast auch schon gesagt, das ist mir mal aufgefallen, dass irgendwie rund alle 80 Episoden mal was Spannendes passiert. Neuerdings um die Organisation und sonst ist eigentlich mehr, geht es eigentlich mehr um die ganzen Liebesbeziehungen zwischen Sato, Takagi, Conan, Heiji und Sonoko taucht dann mal wieder auf. Und dann auch Kaito Kid mal wieder. Das sind immer so die ganzen Nebenelemente. Ich glaube, die ziehen die Serie einfach in die Länge. Ja, also eigentlich das ist ja total spannend, ob Subaru zur Organisation gehört oder nicht, ob Shuichi noch lebt oder nicht lebt. Ja. Aber eigentlich hat es gar nichts damit zu tun, wenn man genau durchdenkt. Eigentlich bringt es Conan nicht auf den Schritt zum Gegenmittel nicht näher und nicht weiter weg. Also hoffentlich passiert da mal ein bisschen was, was Conan mehr betrifft. Stimmt, das ist auch mal so ein Punkt, der mir bisher gar nicht so aufgefallen ist. Es geht immer ums FBI und so, aber das ist eigentlich, hat ja eigentlich auch gar nichts mit Conan zu tun. Das ist ja mal Ja, es ist immer ein mega sehr interessanter spannend und sowas, Punkt. aber es wirkt Ja. einfach so, dass als ob das unendlich wäre, das Ganze. Ja, ich denke mal auch, ja, das ist auch ein weiterer Punkt. Ich denke einfach mal, dass Gosho das einfach alles in die Länge zieht, um da halt seinen Profit draus zu ziehen und nicht, weil es ihm Spaß macht. Oder wie denkt ihr das? Glaubt ihr, also ich persönlich finde, dass einfach die Serie immer weiter in die Länge zieht, dann tauchen mal neue Charaktere auf und er will einfach immer weiter ausschöpfen, was dieses Potenzial aus Detective Conan ihm bietet. Nicht, dass er da irgendwie, also ich will ihm nicht jetzt hier unterstellen, dass er keinen Spaß dabei hat, die Serie zu zeichnen, aber ja, man hat da schon Spaß dabei, wenn man weiß, dass man dafür reich bezahlt wird. Oder und das meine ich eigentlich auch, dass er immer weiter zeichnet und dann sieht man jetzt auch mit diesem Kaito Kid Boom da, dass er hier extra noch, ich will ihm jetzt auch nichts wieder unterstellen, aber wenn er jetzt hier extra ein Kaito Kid Kapitel veröffentlicht und dann parallel noch zum Kinofilm und zu der UVA und so, Promotion, obwohl ja. er, ja, dann, ja, ich will ihm ja jetzt hier nichts vorwerfen, das ist ja mein, der beste Zeichner überhaupt, wenn ich das so sehe hier als Detective Conan Fan, aber wenn er einfach, ja, das einfach so weit in die Länge zieht, dann muss man ihm das eigentlich förmlich unterstellen, dass er einfach aus Geldgier arbeitet und ja, die Handlung eigentlich in den Hintergrund stellt, damit sich dann die ganzen Fans darauf freuen und immer weiter kaufen und Also ich finde es einfach hart, wenn der einfach so die Serie beendet, weil da hat er so viel Zeit reingesteckt. Vielleicht kann er das einfach nicht übers Herz bringen, dass er einfach das sein Werk beendet und es dann nicht mehr weiterläuft und nichts mehr Neues gibt, quasi. So wie es von einigen anderen guten Animes, die ziemlich kurz waren, leider erlebt habe. Und ein bisschen mehr Content wäre schon gut. Aber wir sind ja jetzt schon bei Episode 570, 571. Wenn ihr den Coincast dann hört. Und das ist dann doch ein bisschen lang. Wie kann man sich nicht einfach mal ein bisschen schnell durchschauen oder sowas, sondern das ist dann ein Projekt für sich. Da braucht ihr dann Sommerferien dazu oder sowas. Ob die reichen, das ist immer dahingestellt. Ja. Also, naja, Also. wenn man nur die Haupthandlung verfolgt, kann man es locker schaffen. Das will ich jetzt nicht sagen. Da kannst du mal einen Tag dahinter sitzen und die ganzen mit der Organisation reinziehen und dann bist du auch auf dem aktuellsten Stand eigentlich, was die Haupthandlung angeht. Dann, ja. Ja, aber so ein paar wichtige Kleinigkeiten, die tauchen dann halt oft auch in den normalen Episoden auf. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja, da stelle ich ja mit Bilra auch gerade im Wiki eine Übersicht zusammen. Wer mal Interesse hat, zu sehen, wo die Organisation auftritt, der kann mal im Wiki Kampf gegen die Organisation eingeben. Da werdet ihr alles finden, was mit der Organisation zu tun hat, auch mit Referenzen. Und da könnt ihr auch nachlesen im Manga, wo das denn war, und im Anime nachschauen, wenn euch das interessiert. Ich denke mal, da werden wir auch noch, jetzt haben wir bisher nur genauer analysiert, was denn da mit der Organisation los ist. Aber ich denke mal, wir packen auch noch, fällt mir jetzt gerade mal so ein, wir könnten ja noch so eine Anime- und Manga-Liste dazu packen, wie es früher mal schon da war. Dass ihr dann wisst, wo und wann die Organisation auftaucht, dann kann man das auch mal nachgucken. Ja, du hast ja gerade eben schon ein eigentlich ziemlich spannendes Thema angesprochen, ob Gosho sich überhaupt noch ein Ende vorstellen kann. Ich denke mal, als Fan kann man sich auch selber kaum noch so ein Ende vorstellen. Oder wie denkst du das? Glaubst du? Ich hoffe, er hat schon fast am Anfang komplett durchdacht das Ganze Ja, mit das allen hat er auch gesagt. Das Komplexitäten hat er gesagt. In und Band 49 oder so war ja mal so ein Interview, Interview, da hat er ja. gesagt, dass er schon hat. Ja, aber hoffen wir es mal, dass es schon sehr gut durchdacht ist und uns auf keinen Fall enttäuscht. Aber irgendwo wird es ein Fan immer enttäuschen, wenn es vorbei ist und nichts mehr Neues gibt, wenn sich nur noch den alten Käse nochmal anschauen kann. Und ja, dann wird uns der Weg dann irgendwann zum neuen Anime hinführen, neuen Manga hinführen, wenn Conan beendet ist. Aber mir geht es auch nicht um ein Ende, sondern halt, dass mal was Conan-Spezifisches passiert. Genau. Da kann ich dir eigentlich nur vollkommen zustimmen. Das sollte er mal machen. Und wenn er die Serie überhaupt beenden will, oder wenn er ein Ende schaffen will, dann sollte er auf jeden Fall noch alles aufdecken, was da bisher noch im Raum steht und nicht irgendwie ein offenes Ende lassen. Das kann ich mir jetzt mal so gar nicht vorstellen. Und ja, man Mehrere sollte uns. Enden wäre cool. Nee, das Doch. finde ich jetzt mal gar nicht. Ich finde, er sollte ein Happy End machen. Das wollen sie ja sicherlich alle. Nee. Ja. Du nicht? Willst du, dass Conan getötet wird, oder wie? Naja, also Happy End ist nicht immer das Beste. Ja, also man merkt ja teilweise schon, ich habe jetzt hier mit Sato und Takagi, ist jetzt ja auch kein Spoiler mehr, die haben sich ja geküsst. Und das sieht man ja schon, dass das da in der Handlung weitergeht und dass er auch dazu bereit ist, halt diese ganzen Nebenhandlungen jetzt langsam mal aufzubrechen. Das finde ich schon sehr interessant. Und ich will es hier nicht spoilern, aber es passiert noch mehr Interessantes, was ihr dann in Band 68 oder so noch erfahren werdet. Da geht es weiter mit einer Beziehung. Ach, egal, ich sage es hier einfach Sag nicht, ich will nicht nichts. spoilern. Also ich finde zum Beispiel cool, also das meine ich Ein jetzt. Kuss, ein Kuss. Das sage ich schon, das sage ich schon. Dann seid ihr alle gespannt, kauft euch die Bände. Nee, also ich fände jetzt, dass es auch cool wäre halt, also das habe ich jetzt nicht gemeint, Happy End ist Kacke, sondern ich habe jetzt so gemeint, dass halt so wäre, dass Conan vielleicht die Organisation nicht am Ende schnappt zum Beispiel, sondern dass der dann einfach so einen endlosen Kampf hat. Aber vielleicht schon Großes. Ja, das wird ja auch eigentlich sehr recht häufig spekuliert, dass die Serie danach vielleicht noch fortgesetzt wird, so Detektiv Shinichi oder sowas. Das ist natürlich eigentlich totaler Mist, was sie sich da ausdenken, aber irgendwie ist das doch schon So irgendwie das dahinter, dass man sich als Fan kein Ende vorstellen kann und will immer weiter. Zumal man jetzt auch schon, wie lange sitzen wir jetzt hier schon mit Conan? Wie lange gibt es das schon? 16 Jahre? 1994? Also da kann man, ich denke mal als Fan, wenn man jetzt wirklich schon seit 10 Jahren diese Serie verfolgt, dann kann man sich eigentlich kein Ende mehr vorstellen. Das denke ich mir einfach mal. Das. Ja, ich meine, aber wenn er das jetzt so weitermacht, dann sitze ich in 10 Jahren auch noch dahinter, so in etwa. Ich glaube. Ja. Naja. Das begleitet einen ein bisschen ins Grab, wenn es ein anderer Zeichner macht. Nee, uns bleibt jetzt nicht im Grab, es bleibt ihn ins Grab. Der Nee. Zeichner steht ja bestimmt vor Dann uns. Lass mich mal. sind bestimmt schon Ersatzzeichner am Start und dann geht's weiter. Seine ganzen Assistenten, die jetzt diese Ja. ganzen Short Stories zeichnen, die machen dann weiter. Ja, und er hat halt schon für die nächsten 500 Jahre die Story niedergeschrieben, was die dann machen sollen. Eieiei, da gibt es so einen Safe, der sich immer nur an so einem bestimmten Tag öffnet. So, Ja. 20. Januar 2015. Der Safe öffnet sich, die Dokumente kommen heraus. So soll die Serie weitergehen. Genau. Sinnlos. Naja. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal die Frage gestellt. Ich habe mich auf den Cast jetzt diesmal vorbereitet. Sehr intensiv sogar, weil ich das Thema eigentlich ziemlich spannend finde. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wenn er jetzt sagen würde, die Serie wird 2012 beendet, als Beispiel. Was sollte denn noch alles passieren? Was findet ihr, sollte noch groß abgehandelt werden? Sollte es noch neue Handlungen dazu geben oder sollte einfach mit den alten jetzt weiterverfahren werden? Glaubt ihr, dass man da. Ich will noch ein paar riesige Organisations-Specials haben. Am besten mit Shuichi Choji wieder dabei. Weil es. Der ist doch tot. Genau, und das muss auch abgearbeitet werden, dass endlich diese Meinungen hier weg sind. Dass manche Leute glauben, dass er noch tot ist. Ist er ja auch. Das muss Gosho Lügner. machen, dass ich das mir nicht die nächsten 5 Jahre anhören muss, dass Shuichi tot ist. Ist er doch. Ja, das ist halt eine persönliche Ansichtssache. Das sollte er auf jeden Fall noch klären, würde ich mal sagen. Und natürlich auch das mit Okia und dann noch mit Borwin. Das sollte auf jeden Fall noch rein. Und dann natürlich auch, wer der Big Boss ist. Da werden wir nächste Woche auch genau drauf eingehen. Da werden wir uns mal die Frage stellen, wer denn der Big Boss ist. Kann ich mal so überleiten. Und was natürlich noch aufgeklärt werden sollte, was ich jetzt so persönlich finde, ist, was auf diesem Dok auf diesen, auf diesem, diesem Band drauf war, das Ei bekommen hat von der Mutter. Das interessiert mich eigentlich persönlich ziemlich. Ich frage mich immer noch, was denn da drauf war, Das war doch ob schon es irgendwas mit der extrem früh, das Organisation. war doch nach Eis auftauchen, oder? Ja, aber das wurde bisher noch nicht geklärt. Da ist jetzt immer noch die Frage im Raum, was denn da gesagt wurde. Da stand nur, die hat glaube ich nur gesagt, liebe Sherry oder sowas. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und dann war das Kapitel zu Ende und es ging mit irgendwas anderem weiter. Also, na, das sollten die auf jeden Fall noch aufklären, finde ich. Vielleicht gibt es ja sogar die Möglichkeit, dass irgendwie, ja, Sherrys Eltern irgendwas mit dem, irgendwas vom Boss wussten. Und das ist ja auch gerade der Grund. Ich erzähle jetzt immer hier für, das hier wie Monologe. Da war ja diese Büchse der Pandora, als Conan herausgefunden hat, wie die Telefonnummer des Boss, die E-Mail-Adresse des E-Mail-Adresse. Bosses ist. Ja, genau. Da hat die ja gesagt, das ist die Büchse der Pandora und die soll auf keinen Fall angerührt werden, so als wüsste sie, was dahinter steckt. Und als Conan sie dann gefragt hat, ob sie wüsste, wer der Boss ist, hat sie dann das wieder so ein bisschen abgestritten. Also, das ist noch nicht wirklich raus. Ich weiß nicht. Ich denke mal, Ai wird da ja noch eine ziemlich zentrale Rolle in der Serie Detective Conan spielen. Da kann ich jetzt auch nochmal auf den dritten Cast verweisen. Da haben wir uns Ai Heilbronn mal genau angeguckt. Jetzt Nein? hast du das von vorhin mir komplett widerlegt, wo ich gesagt habe, dass da immer jetzt mit Ei angefangen ist, abgeschlossen wurde, dann mit Jody und Wermut dann abgeschlossen wurde. Und jetzt hast du mir das komplett widerlegt. Ja, abgeschlossen ist es ja eigentlich auch. Also es Ja. ist so ein kompakter Teil an sich, aber es gibt halt immer noch diese offenen Fragen am Ende eines jeden Falls eigentlich, die dann am Ende sich jetzt noch treffen sollten und ich finde, da sollte man noch so ein Ende machen, wo dann alles so aufgedeckt wird. Denkt ihr denn, es sollte lieber so ein Ende geben oder sollte es jetzt wieder so alles so verteilt werden? Sollte man so ein großes Treffen machen, wie bei Episode 500 Dingsda-Bumster, diese ganzen 500 bis 504 und so, oder sollte man so ein so kleinere Treffen immer mal wieder einbringen, wie es früher der Fall war. Würdest du es eher bevorzugen, wenn du jetzt so wenig hast, aber es immer mal wieder kommt, oder sollte eher alles auf einmal kommen, dass du dich dann schon richtig darauf freuen kannst? Ich will noch 3 bis 4 Specials mit jeweils 2 Stunden haben, also bitte. Das erledigt wohl die Frage. Mit Organisation natürlich. Nee. Da muss Und ich dir jetzt einfach mal widersprechen. Also ich finde, dass es sollte eher mehr kleinere Treffen geben, wo man dann immer ein paar Informationen bekommt. Dann, das ist eigentlich auch der Reiz an dieser ganzen Sache, würde ich mal sagen. Dass wenn man immer mehr Informationen bekommt, dass man sich auch alle Bände kauft und die dann auch für sich stapelt. Das finde ich eigentlich eher interessanter, als wenn du jetzt weißt, ich kaufe mir Band 42, da habe ich alles drin und weiß das. Ich fände es eigentlich besser, wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir Band 30 bis 40 und da ist in jedem Band irgendwie so eine kleine Information drin. was So. preisgünstiger ist, könnt ihr euch ja jetzt ausrechnen. Ja. Nee, ich habe die ganzen Bände eh schon bei mir, von daher wird das, ist mir das, ist das ja vielleicht die Meinung eines Freaks, der hier sowieso alle Bände bei sich zu Hause stehen hat. Was ich auch nochmal erwähnen wollte, das war der Film 14, da wurde es auch schon in einem englischen Forum wurde darüber diskutiert, ob dann am Ende des 14. Films schon wieder der 15. Film angekündigt wurde. Für nächstes Jahr, April. Also da, das ist noch nicht bestätigt, aber ich denke mal, das ist auch schon wieder so ein Punkt, dass sich Fans sich denken, oh, jetzt kommt nächstes Jahr wieder so ein Film. Und da haben natürlich auch einige ironisch noch dahinter geschrieben. Und Film 20 wurde für dieses und dieses Jahr angekündigt und ja, das ist dann wieder so eine Sache. Dass die Fans wieder kein Ende wollen, das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Das war ja auch bei Film 13 eigentlich die große Spekulation, dass am Anfang alle dachten, dass die Serie zu Ende, dann haben einiges gehofft und die anderen wollten es nicht glauben und dann war es am Ende doch nicht so und die einen waren enttäuscht und die anderen haben sich gefreut. Naja, das ist dann. Ja, dann könnte ich auch vielleicht nochmal, sollten wir vielleicht nochmal diskutieren, ob die Serie Detective Conan früher beendet werden sollte, zum Beispiel nach Episode 345. Da gibt es ja so bestimmte Punkte, wo man einsetzen könnte und dann einfach so ein Ende hätte reinkloppen können. Ich weiß nicht. Findet ihr das sinnvoll, dass da, dass man da ein Ende machen könnte? Nee. Nee, das muss so lang sein. Wer braucht so viel Zeug? Das ist keine Serie, die mal eine Woche schaut und dann wieder wegwirft oder sowas, sondern ist einfach irgendwas Längeres halt mal. Das muss so sein. Ja, das gibt natürlich, also ich denke auch immer, dass es einfach nicht so in das Konzept reinpasst, wenn ihr schon alle 80 Episoden oder jedes Jahr oder alle 2 Jahre mal sowas mit Organisation bringt, dann könnt ihr es einfach nicht so früh beenden. Da hätte er sich, glaube ich, von Anfang an ein anderes Prinzip, so ein anderes Konzept ausdenken sollen, wie er das macht. So, wenn er jetzt in jedem Band, oder wenn es eigentlich nur um diese Organisation geht, dass er einfach der Organisation auf der Spur ist und so ein was ich weiß, das ist jetzt alles fiktiv, wenn er in so ein Lager reinkommt, da gefangen gehalten wird und dann immer irgendwie Sowas Simples passt Gosho einfach nicht. in so eine riesige Untergrundwelt, wo er sich dann durchkämpfen muss und dann immer wieder auf neue Informationen trifft und sowas. Das hätte er dann machen sollen, aber wenn er halt einfach alle, ja, 200 Kapitel oder 100 Kapitel mal was Neues bringt, dann geht das einfach nicht, dass er das so früh beendet. Ist das eigentlich meine persönliche Meinung? Stimmt. Stimme ich dir Ja. voll zu. Ja, vielleicht sollten wir wieder nochmal. Was mich jetzt persönlich nochmal interessiert, ist, ob ihr Detective Conan guckt, weil es euch spannend erscheint oder einfach nur, weil es ewig weiterzugeht scheint, weil ihr was habt, wo ihr euch täglich dran festhalten könnt. Also Beides. ich persönlich gucke die Serie eigentlich, weil es so spannend ist und weil ich immer was Neues dabei habe, aber es ist natürlich auch so ein dicker Faktor, dass man immer. Dass man weiß, also ich habe ja auch am Anfang des Casts schon mal gesagt, dass ich halt jede Woche auf mein Kapitel warte und wenn ich das nicht bekomme, dann habe ich Entzugserscheinungen, so in etwa. Und wenn die meine ganzen Bände wegnehmen, dann auch. Ja, es ist einfach so, dass ich. Das ist halt dieser bestimmte Faktor, den Detective Conan ausmacht, das ist eben diese bestimmte Mischung. Ja. Das. Ich denke mal, Detective Conan ist einfach so, dass es halt. Etwas bietet, wo sich jeder dran festhalten kann und wo jeder auch sowas für sich findet. Also, Bei mir ist es jetzt so, dass es ziemlich spät gekommen ist. Also ich finde ja diesen Subaru Oki eigentlich ziemlich cool und mag die eigentlich richtig. Das sind halt so, es tauchen immer neue Charaktere auf und irgendwie kann sich eigentlich jeder Mensch mit irgendeinem von diesen identifizieren. Das ist irgendwie so unglaublich, dass es so vielseitig ist. Da gibt es diese Polizisten, dann gibt es da Sonoko, da gibt es Kaido Kid und was hast du nicht gesehen? Diese ganzen Nebencharaktere, die einmalig auftauchen, die werden schon heiß diskutiert und auch als möglicher Boss gehandelt der Organisation. Ja, ich weiß nicht, da gibt es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, dass ich sperre mir sie, glaube ich, zu sehr. Also es ist einfach so ein Mysterium an sich, würde ich einfach mal sagen, Detektiv Conan. Das kann man nicht einfach so schnell beenden. Das ist eigentlich auch mein Fazit, dass auf die Frage, sollte es überhaupt ein Ende geben? Ich kann einfach klar sagen, dass es ein Ende geben sollte. Aber wenn es eins geben sollte, dann will ich auf jeden Fall noch 14.000, nee, nicht 14.000, sondern 1412 Kapitel haben, damit dann auch Kaito Kid nochmal am Ende seinen Auftritt bekommt und dann die Serie gemeinsam mit Conan verlassen kann. Das wünsche ich mir einfach. Das ist übrigens auch noch so ein Thema. Kann ja auch sein, dass er ein offenes Ende lässt. Davon halte ich jetzt einfach mal gar nichts. Und dann werden bestimmt auch die ganzen Fans das alle weiterzeichnen und so und dann sich ihre eigenen Enden erstellen. Was ja jetzt teilweise leider auch schon so ist. Weil die Serie einfach nicht weitergeht. Das. Wünscht ihr euch ein offenes Ende? Nein. Zum Toll. Boah, Habe ich doch was ist vorhin denn? schon angesprochen, von der Organisation, das soll so ein ewiger Kampf sein, aber Conan soll an sein Ziel gelangen. Ja, wie meinst du es eigentlich mit dem ewigen Kampf? Das habe ich vorhin auch noch nicht verstanden. Das ist. Ja, dass es halt relativ offen ausgeht, dass halt Conan immer noch nicht die komplette Organisation aufgedeckt hat, die Verbrechen weitergehen, oder vielleicht sogar eine zweite Organisation aufgetaucht ist. Oh, eine zweite Organisation. So Ah, dass ich kann da Conan auch eben öffnen. so der ewige Kämpfer gegen das Böse sein wird und ja. Ja? Naja, dann die. Soll er noch weiterzeichnen oder? Ja, ach ja, hast du ja. Ach, das hast du gesagt. Ich erinnere mich. Ja. Sind ja auch schon ziemlich lange in dieser Diskussion jetzt. Ja, echt. Ich bin irgendwie ein bisschen durcheinander. Ich habe hier. Ich glaube, ich habe mich zu intensiv auf den Cast Ja, vorbereitet. so wie waren wir letztes Mal beim ersten Aufnahme. Ja, das haben die ganzen anderen ja alle gar nicht gehört. Das haben wir alles rausgeschnitten. Ja, ich kann das einfach mal als Fazit für uns alle, glaube ich, festhalten, dass es viele verschiedene Charaktere gibt und dass es da einfach für jeden etwas gibt, das, was ihn interessiert und dass Detective Conan einfach so ein endloses Mysterium ist, was uns allen gefällt. Oder höre ich da irgendwelchen Widerspruch aus den hinteren Reihen? Soll das jetzt Nein. heißen? Ja, findest du das nicht, dass es da halt das ist halt so eine Serie, wo jeder was für sich hat. So, dass er. Es gibt halt sowas, das gibt Liebe, dann gibt es hier die ganzen Fälle mit den Mysteriösen, dann gibt's, was weiß ich was, den Kampf gegen das Böse und. Ja, hast schon recht. Ja, das ist einfach so etwas, wo jeder irgendwas hat. Auch wenn ihn halt solche Fälle nicht besonders interessieren, aber wenn er doch schon einen kleinen Bezug dazu hat, kann man sich Detective Conan trotzdem antun, würde ich einfach mal sagen, weil da halt mit den ganzen verschiedenen Charakteren und was halt immer als Neues passiert und so. Da ist einfach immer was Neues und das wird einfach nie langweilig. Auch wenn es teilweise so scheint. Die ganzen Nebenhandlungen halten das beim Laufen. Ist auch schön und gut. Das ist auch, begrüße ich eigentlich auch sehr, aber ja, die Haupthandlung geht eigentlich selten weiter. Das kann ich einfach mal so festhalten. Oder wie findet ihr das? Findet ihr auch so, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir einfach mal das offizielle Thema für heute und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem, ja, dann werden wir mal diskutieren, wer denn der große böse Boss sein könnte und was ihn denn ausmacht, wie sein Bezug zu Wermut ist und den anderen Mitgliedern und ja, wir decken einfach mal so ein bisschen, gehen mal so ein bisschen in die Organisation, ins Böse hinein und gucken mal, wer der Boss sein könnte. Joa. Da könnt ihr euch dann schon auf einen ziemlich interessanten Cast freuen. Wir werden mal gucken, ob wir da nicht noch einen Stargast mit reinbekommen, der mit uns diskutiert. Schauen wir mal. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen uns jetzt mit ins Outro und diskutieren noch ein bisschen was über den heutigen Cast und so weiter und so fort. Mein Lieblingsbereich. jede Woche. Ja. Ja, wird Zeit, dass TeamSpeak eingeführt wird und das flächendeckend. Ja, das machen wir nächste Woche dann mal. Wo es dann ja um den Big Boss geht. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich nicht. Das ist so ein Spekulationsthema. Ja, der Boss könnte ja Kokoro sein und nee, der Boss Ja, ist ja. nee. Da habe ich im englischen Forum aber was gelesen. Also da stand irgendwie, Agasa und Kogoro können nicht der Boss sein. Ich weiß nicht, da muss ich nochmal genau reingucken. Ich kann ja mal so einen kurzen Ausblick geben aufs nächste Thema. Das ist übrigens auch was, was wir eigentlich mal ins Auto generell einbauen könnten. So ein Ausblick aufs nächste Thema, wie wir all das finden. Also ich habe mir schon mal, also ich mache mir eigentlich nie Gedanken über den Big Boss. Das ist mein Vorurteil. Ich warte einfach gespannt, wer das ist. Und ja, verfolge natürlich aber trotzdem gespannt die ganzen Spekulationen, die es da gibt. So Joa. ist das bei mir auch. Super, dann haben wir die gleiche Meinung. Wir sollten auf jeden Fall noch jemanden reinbekommen, der mal was anderes vertritt. Sonst wird das hier. Sonst sind die ganzen Diskussionsrunden eigentlich mal überflüssig. Oder wir vertreten eigene starke Meinungen und bringen die Zuhörer dazu, die gleiche Meinung zu haben. Ja. Wir löschen das Forum, alle Foren, der Alternative Content Foren und lassen nur noch den Contentcast laufen und so. Überall im Radio und im Fernsehen. Dann haben Der wir die Big Boss ist Kontrolle. Kogoro Mori. Der Big Boss ist Kogoro Mori. Und alle denken das. Naja. Ihr merkt schon, Outro. Ja. Naja, ich kann nochmal was Sinnvolles erwähnen. Und zwar sind wir jetzt bei iTunes gelistet. Also Leute, alle, die ein iPod haben, ein iPhone, ein iPod Touch, iPad. ein iPod Nano, ein iPod Micro oder was es dann alles gibt, ein iPad, von mir aus auch. Oder alle, die einfach nur so einen Windows-Computer haben, oder was ich was für einen Computer. So jetzt voll abwertend, so ein iPod, iPad oder nur so ein Windows-Computer. Oder ein Mac. Das Abwertendste überhaupt. Oder alle, die iTunes haben, noch abwertender. Die können im iTunes Store, da gibt es einen iTunes Store, sollten alle schon gesehen haben. Können die Wer neues kaufen bei wisst ihr auch nicht, uns? wir. Dann habt ihr oben, wenn ihr die neueste Version habt, so wie ich sie hab, stolz sei, nein, da habt ihr oben so eine Leiste von Musik, Filme, TV-Sendungen und so weiter. Und da gibt es auch so einen Knopf Podcasts. Da klickt ihr drauf, oder auch nicht. Das ist eigentlich vollkommen sinnlos, was ich gerade sage. Egal. Ihr müsst oben rechts in der Suche, da ist oben rechts in der Suche unter diesem Schließenfenster, das ist eine Schnellsuche für Objekte, da gebt ihr ein Colincast, so wie ihr unseren Podcast schreibt. Und dann findet ihr den Colincast. Zwar aktuell noch mit dem falschen Logo drin von PowerPress, das hat Python falsch eingestellt, ist jetzt aber schon erneuert worden. Und wenn ihr draufklickt, dann seht ihr auch unser aktuelles Logo da. Das ist zwar ein bisschen verzerrt. Ja, die haben wahrscheinlich irgendwelche mit dem Aktualisieren und so irgendwelche Probleme. Ich bin ja nicht so der Experte. Da könnt ihr draufklicken, dann seht ihr auch unser Logo und wisst, dass wir das sind. Und da habt ihr noch ein bisschen Probleme mit der Beschreibung und so. Aber ihr habt auf jeden Fall, das sollte eigentlich euch interessieren, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, euch die ganzen Episoden runterzuziehen. Zwar bisher nur bis Episode 7. 8 ist noch nicht drauf, warum auch immer. Und 9 auch noch nicht, warum auch immer. Wir sprechen den zwar gerade erst, aber. Naja. Hoffen wir mal, dass die doch irgendwie reinkommen. Sonst muss ich wieder mal um Hilfe bitten bei unserem Serveradministrator. Aber wenn ihr ein iPod oder so habt, ich will es nicht wieder aufzählen, dann könnt ihr den abonnieren und dann kriegt ihr auch immer die neueste Episode auf euren iPod gezogen. Ganz legal übrigens. Was? Ja, Christian, legale Sachen gibt's auch. Ja, Ja. das wollte ich nochmal in diesem Outro erwähnt haben. Ja, dann könnten wir vielleicht nochmal sagen, wie jede Woche, was wir letzte Woche gemacht haben. Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Joa. Ich Mach habe ruhig. den 3-Tage-Marathon mit Death Note gemacht. Episode 1 bis Nicht spoilen. 37 angeschaut und das in 3 Tagen, während ich noch nebenbei um 5:30 aufstehe und um 17 Uhr heimkomme von der Schule. Und ja, habe ich Respekt. alle Episoden angeschaut und habe damit Philipp im Flug überholt. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich lese nämlich den Manga und Tokyopop kommt mit der Veröffentlichung, mit dem Drucken der Mangas nicht mehr hinterher und deswegen kann ich Band 5 nicht bekommen. Ich hänge jetzt bei Band 4 Ende fest und Die anderen Bände gibt's auch alle, aber ohne Band 5 haben wir natürlich einen großen Teil verloren in der ganzen Handlung, was bei Detective Conan übrigens nicht so wäre, da könnte ich einfach mal überspringen. Aber naja, Aber das ist so hier, weil der spannend nur ein bisschen gewesen, lang ist. der Anime. Ich konnte gar Ja, nicht anders, den komplett durchzuschauen. ich will den, ich hätte den auch komplett durchgelesen, wenn ich denn die Bände, wenn ich die kaufen könnte. Aber Und du die solltest Animes. vielleicht dir auch nochmal, wenn du durch bist mit dem Manga, die letzte Episode angucken. Weil es, so wie. Ja, die kriege ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo man die so runterlädt und so. Naja, du kennst dich ja sicherlich aus, du kannst mir da sicherlich weiterhelfen. Ich bin auch eigentlich eher so ein Typ, der sich hier in Deutschland mehr so Sachen kauft, damit ich die deutsche Anime-Manga-Szene auch ein bisschen unterstütze. Das ist auch so ein. Ja, um meinen Ja, Bedarf wenn. an Animes und Mangas zu decken, müsste ich viel mehr Geld verdienen. Ich meine, ich gucke mir jetzt auch diese ganzen japanischen Animes an. Ich habe jetzt irgendwie diesen. Durch Wolf bin ich auf diesen K-On! Gekommen, habe mir da mal ein bisschen angeguckt, obwohl ich Episode 10 nicht mehr finde. K-On! Ist toll. Habt ihr es auch Ja. geguckt? Das ist voll schlimm. Hast du das auch geguckt, musst du sagen? Stimmt, Sarah ist ja gar nicht da, die spricht Hilltyp. Die telefoniert hier nur so mit. Sarah hat's auch geguckt, wollte ich mal für alle Conan-Cast-Hörer hier einwerfen, falls euch das interessiert. Wir werden sie denn im nächsten Cast dann nochmal ganz genau darüber ausquetschen, wie viel sie denn da gesehen hat. Ich finde eigentlich aber eigentlich voll schlimm, so, das interessiert mich eigentlich vollkommen gar nicht. Aber es ist eigentlich voll so mehr so eine, Das ist irgendwie so eine zwischendurch das Sendung, ganz witzig, finde ich, das Ganze. ohne Prinzip, einfach nur so, um die Japaner zu unterhalten. Ja. So sehe ich das. Naja, Animes sind ja eigentlich nur zur Unterhaltung da, von daher, naja. Find's cool. Naja, es gibt auch spannende, es gibt auch spannende. Ich find's cool. Ich hab. Ah, was ich nochmal erwähnen könnte, ich habe mir diese Woche noch den. Ich habe den hier gerade liegen, sehe ich gerade so, wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich erwähne es einfach mal. Ich habe mir den neuesten One Piece Manga gekauft. Der ist richtig spannend. Da geht es ja eigentlich mal um Ace, wo der da. Spoil, für alle, die noch nicht gelesen haben, wo der da in diesem Gefängnis drin ist. Oh ja. Ja. Ich freue mich schon darauf, den weiterlesen zu dürfen. Ich hatte ja erstmal, ich habe ihn gestern gekauft und muss jetzt noch weiterlesen. Ja, ah, ich bin schon ganz gespannt. Liest du den eigentlich auch? Oder ihr? Du? Jemand? Nee, ich bin bei One Piece gar nicht auf dem aktuellen Stand. Ich könnte mir mal alle Aber Episoden anschauen, aber Anime, ich war. hast du nicht den Anime gesehen auf RTL 2 oder Tele 5? Gar nicht. Ich habe früher halt mal geschaut, aber ich kenn's einfach, aber ich weiß nicht. Das erinnert mich irgendwie so an, ich weiß nicht, so, an so endlose Kämpfe von mehreren Episoden. So kam es Ja, mir zumindest das ist auch der vor und Anime, aber das fand ich langweilig. im Manga ist es eigentlich teilweise besser, muss ich einfach mal sagen. Ja, es gibt immer große Weil Unterschiede das ist zwischen irgendwie Anime so und Manga. Dragon Ball Nachmache, finde ich immer die Kämpfe. Dragon Ball fand ich dagegen Ja, ich voll kann ja genial. mich mal so als One Piece Experte hier so teilweise, der hat ja dieser Zeichner, wie auch immer er heißt, ich will es hier nicht mit japanischen Namen rumquälen, der hat ja diesen Zeichner von Dragon Ball als Vorbild gehabt und von des. Ach so. Ja, ich weiß, wie der heißt, aber ich will ihn hier nicht aussprechen. Weil ich mich sonst mit dem Namen wieder. Ja. Der hat ihn als Vorbild gehabt und auch dementsprechend gezeichnet. Und übrigens, was ich so interessant fand, so als Hintergrundwissen, Dragon Ball hat ja so eine bestimmte Anzahl an Kapiteln und als dann One Piece auch diese Anzahl an Kapiteln erreicht hat, hat das natürlich schon viel mehr, da hat er im Cover so ein Zeichen gesetzt an den anderen Zeichner, dass er es das geschafft hat, ihn einzuholen. Sofort, so mobbingmäßig. Hier, ich habe dich überholt. Deine Serie ist schon zu Ende, aber ja, tja. Ja. Alles klar. Detective Conan wird zwar eh niemand mehr knacken können, um mal wieder den Bezug zu Detective Conan zurückzubekommen. Obwohl es auch noch einen längeren Anime, Manga gab. Ich hab mal, glaube ich, vor langer, langer Zeit in der Wikipedia mal so eine Liste gesehen von den längsten Animes. Da war, glaube ich, Detective Conan auf Platz 4, 3, 5. Und der höchste, der hat irgendwie 108 Bände oder so, 110, da, über 100. Boah. Ja, also, soweit. So weit will ich jetzt nur nicht Detective Conan lesen. Ich glaube, jetzt springe ich spätestens bei Band. Wo sind wir jetzt? 70? Band 70? Dann springe ich bei Band 90 ab. Das sage ich euch. Ist das nicht Pokémon, das vielleicht zu viel hat? Da gibt es ja gar keinen Manga. Das ist nur ein. Ach so, Der ja, ich bin halt Anime Anime-Fan, tut basiert mir leid. auf den Spielen. Da. Das gibt ja sogar Echt? auch, ja, teilweise. Da gibt es auch diesen, da gibt es auch diesen Zelda-Manga, der auf dem, auch auf den Spielen basiert, aber es ist nur ein Manga und kein Anime. Okay, das ist ja als Anime-technisch hier, ich will jetzt auch gar nicht Leute, euch Detective Conan-Fans weiter damit langweilen. Oder wollt ihr noch was zu sagen? Ja, ey, weißt du was, ich war heute vor in der Universität, Achtung, ich in der Uni. Oh. Und wollte mir einen Vortrag über Open Source und Spiele der Zukunft anhören. Und wenn der erste Vortrag gut gewesen wäre, wäre ich vielleicht nicht zum Coding-Cast erschienen. Oh mein Gott. Das wärst du jetzt alleine hier. Ich folgere als Detective Conan Fan, der Vortrag war nicht gut. Nee, das war eine. Das war nicht so gut gefolgert, sondern der Raum war völlig überfüllt und so aus dem Gang heraus zuzuschauen, fand ich nicht so ansprechend. Kann ich mir voll gut vorstellen. Du stehst hier den ganzen anderen Leuten und guckst da so, versuchst irgendwie noch was mitzubekommen. Das, was ich gehört habe, war ganz gut, Ja. aber unter den Umständen kann man es natürlich nicht machen und ja, das war dann auch schon mal ein kleiner Ausflug zu einer Universität. Und dann bin ich doch lieber nach Hause gefahren mit Zug und so weiter. Wolltest unsere Hörer hier mit der neuesten Ausgabe verwöhnen? Genau. Ja, ich kann. Weil. Ja. Du bist am Ja. Zug. Ich kann ja noch vielleicht noch mal erwähnen, ich habe mir jetzt mal wieder die ganzen alten Bände vorgenommen. Ich habe ja in den letzten Cast schon gemerkt, dass ich nicht mehr so auf dem Laufenden bin, von wegen, was da und da mal passiert ist. Habe ich mir die ganzen Bände, alle 60 Stück, mal auf den Nachtschrank gekloppt. Das sieht vielleicht ein bisschen behindert aus. Ich soll mal ein Foto davon machen, wie die alle übereinander gestapelt auf dem Nachtschrank stehen und wie die immer mal wieder umfallen. Naja. Und dann lese ich mir die jetzt mal wieder teilweise durch und guck mal wieder so, wo denn was war. Und wenn da wieder was Spannendes ist, dann lese ich mir das mal genauer durch. So habe ich jetzt auch das mit den, mit der E-Mail-Adresse des Bosses nochmal gerade wieder nachgelesen, bei 48 und 49 oder wo das da war. Und wo der jetzt gerade Kehr auftaucht. Das konnte ich ja nochmal so erwähnen. Das hat man im Cast sicherlich auch gehört. Ja. Ey, das Thema für nächstes Mal ist war eigentlich schlecht geplant von dir, ne? Wieso? Nächste Woche am, also der Cast erscheint ja am Sonntag und nächste Woche Sonntag ist Muttertag und da hätten wir vielleicht die Mutter von Eieiei, Ranieri dran nehmen können. da fällt mir übrigens auch ein. Ja, nee, wir sind ja jetzt im Organisationsmonat. Vergiss das nicht. Von mir Nur beschlossen, wegen ey. dem 13. Kinofilm in Deutschland. Wir können ja vielleicht nochmal so eine kleine, so einen kleinen, so kleine Extra-Bereich einpacken, wo das dann so um aktuellere Themen geht. Wir sollten auch sicherlich das um Connens Geburtstag nochmal erwähnen. Und übrigens kann ich nochmal sagen, im Mai bin ich, glaube ich, ziemlich oft weg. Ich bin da. Ein Wochenende bin ich in Darmstadt bei meinem Onkel. Da kann ich am Freitag nicht beim Conan-Cast mitmachen, leider. Leider. Ey, das ist doch Und in Bayern. wo? Ist Darmstadt? In Darmstadt in Hessen. Bayern? Hessen. Oh. Und ja, dann bin ich einmal noch in London mit meiner Familie. An Himmelfahrt. Ich weiß. Ach, das ist auch ein Freitag. Ah, scheiße, da bin ich zweimal nicht da in diesem Monat. Weia. Oha, und ich rufe die Themen für euch aus. Nein, ihr könnt euch denn. Vielleicht, ja, mal gucken, wie wir das machen. Können wir auch sonst verschieben, wenn wir unbedingt dabei haben Vielleicht wollt. machen. Nee, das Sonst macht ihr muss aber alleine. sein, dass wir den Cast ohne dich machen. Das muss Ja, echt, sein. dann macht alleine. Die brauchen dich gar nicht. Ja. Oh ja, ich kann dich vielleicht noch mal erwähnen für letzte Woche. Ich habe mich jetzt. Wir sollten uns diese Woche für die Oberstufe entscheiden, was wir da nehmen. Es gab ja diese, es gibt ja jetzt diese neuen Behindertenprofile. Ah, ja. Mit einmal Profilfach Physik, Erdkunde, Englisch, dann Kunst oder Musik. Also Kunst kann ich schon mal gar nicht. Sonst hätte ich auch das Conan-Cast-Logo gezeichnet. Musik auch nicht. Und ich habe jetzt einfach mal fürs Erdkunde-Dings eingetragen. Über so Erdkunde, Geografie, Geschichte. Joa. Das wollte ich vielleicht noch erwähnt haben für diese Woche. Dann, was Spannenderes gab es eigentlich diese Woche auch bei mir gar nicht. Das war halt dieses Thema, was ich mich die ganze Moment, ich muss mal Zeit kurz beschäftigt AFK. hat. Jo, mach das. Dann kann ich den Cast also jetzt hiermit alleine beenden. Ihr merkt schon, Fans, alles hier nicht. Hier wird nicht geschnitten, alles live. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich mal den Cast und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.